große Speisesaal, wir standen zum Tanzlokal und aus dem Kofferradio erklingt noch heute ebenso wie damals Hip für Hip und alle tanzen mit. Da singt die Conny noch ganz klein, packt die Badehose ein und verliebt führt Peter Kraus stolz sein Sugar Baby aus. Und Kuss-Back-Kuss wie gewohnt singt sein Lied vom Mann im Mond und Troy Black, der schmachtet leis, sein ganz im Wein. Und ein jeder voller Glück denkt an die Jugendzeit zurück. Warum kann unser Altenheim denn sonntags keine Disco sein? Der große Speisesaal wird dann zum Tanzlokal und aus dem Kofferradio erklingt noch heute ebenso wie damals Hip für Hip und alle tanzen mit. Und alle tanzen mit. Damals als mit 17 Jahren ich stets in der Milchbar war und beim Tanzkurs macht man mit, lernte dort den Wechselschritt. Mit der letzten Straßenbahn sind wir glücklich heimgefahren. Eine Zeit, die man nie mehr vergessen kann. Und nun stehen wir bittend hier beim Direktor vor der Tür. Warum kann unser Altenheim denn sonntags keine Disco sein? Der große Speisesaal wird dann zum Tanzlokal und aus dem Kofferradio erklingt noch heute ebenso wie damals Hip für Hip und alle tanzen mit wie damals Hip für Hip.